gehen wie die Menschen in Deutschland zugrunde gehen. Es wird überhaupt nichts unternommen, nur mit dem Ausrotten wird begonnen. Mischehen bestimmen den Tag und die arische Rasse sagt bald gute Nacht. Mischehen bestimmen den Tag und die arische Rasse sagt bald gute Nacht. Europa, erwache, aber nicht zu spät. Europa, erwache, aber nicht zu spät. Europa, erwache, aber nicht zu spät. Europa, erwache, aber nicht zu spät. Kameraden werden eingesperrt, so einfach hinter Gittern gezerrt. Ihr seid Denunzianten des Reiches, euch kann man nicht vergleichen. Nigger, Juden halten hier Gericht, so geht das aber nicht. Oh, Brüder und Schwestern der weißen Rasse, schützt eure Kinder und eure Rasse. Europa, erwache, erwache, aber nicht zu spät. Erwache, aber nicht zu spät.